Der Rat für Internationalen Kim Jong-il-Preis veröffentlichte am 14. Februar einen Beschluss. Im Beschluss hieß es: Die progressiven Menschen der Welt begehen den 75. Geburtstag des großen Führers des koreanischen Volkes Kim Jong-il bedeutsam. Kim Jong-il war ein hervorragender Mann, der die von dem Präsidenten Kim Il-sung begründete Juche-Ideologie weiterentwickelt und bereichert und sich unvergängliche Verdienste um die Sache zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben hatte. Der Rat für Internationalen Kim Jong-il-Preis beschließt, die Verleihung des Internationalen Kim Jong-il-Preises an den Sekretariatsleiter des Internationalen Juche-Ideologie-Instituts Ogami Kenichi, Anhänger der Juche-Ideologie, der einen herausragenden Beitrag zur Verwirklichung der Souveränität in der ganzen Welt und zum Frieden geleistet hat.